Erster Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Thessalonich. Sie sind in Gott dem Vater und Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede sei mit euch. Zweiter, wir danken Gott immer für euch alle. Wir sprechen ohne Pause über euch in unseren Gebeten. Dritter, wir denken an euren Glauben und eure Liebe. Wir denken auch an eure Hoffnung auf Jesus Christus. Das alles ist vor unserem Gott und Vater. Vierter, wir wissen, dass Gott euch liebt, Brüder. Gott hat euch ausgewählt. Fünfter, wir haben euch die gute Nachricht gebracht. Wir taten das nicht nur mit Worten, sondern mit Kraft und dem Heiligen Geist. Wir hatten auch großes Vertrauen. Ihr wisst selbst, wie wir für euch da waren. Sechster, ihr seid uns und dem Herrn gefolgt. Ihr habt Gottes Wort angenommen, obwohl ihr viele Schwierigkeiten hattet. Ihr habt es mit Freude vom Heiligen Geist angenommen. Siebter, so wurdet ihr ein Beispiel für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Achter, das Wort des Herrn kam von euch. Es kam nicht nur in Makedonien und Achaia an, sondern überall. Die Leute wissen, wie ihr an Gott glaubt. Darum müssen wir nicht darüber sprechen. Neunter, die Leute erzählen selbst, wie wir zu euch kamen. Sie erzählen, wie ihr euch Gott zugewandt habt. Ihr habt euch von den Götzen abgewandt. Ihr dient jetzt dem lebendigen und wahren Gott. Zehnter, ihr wartet auf Gottes Sohn vom Himmel. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er rettet uns vor dem kommenden Gericht.